Am 20. August legten die Ausländer und Auslandskoreaner, wie die Delegation der Versammlung der Bewohner der Präfektur Saitama für die Freundschaft und Solidarität zwischen Japan und Korea und die Delegation des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.